Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute der Fall Mannesmann oder Zusatzrenten für Vorstandswitwen. Was ist Untreue in der Wirtschaft? Eine Sendung von Klaus Hempel und Volker Wagner. Der Düsseldorfer Mannesmann-Prozess gilt als spektakulärstes Strafverfahren der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Das sei keineswegs übertrieben, meint Michael Adams. Er ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg. Seit Bestehen der Bundesrepublik hat es einen solchen Prozess noch nicht gegeben. Juristisch ist die Sache insofern spannend, weil wir ziemlich ratlos davor stehen, was wir mit solchen Dimensionen an Gehältern eigentlich tun sollen. 57 Millionen Euro wurden nach der Übernahme des Mannesmann-Konzerns durch den britischen Mobilfunkkonzern Vodafone an aktive und ehemalige Vorstände sowie deren Hinterbliebene ausgeschüttet. Nach dem Aktiengesetz müssen Vergütungen angemessen sein. Mehr sagt das Gesetz nicht. Gerichtsurteile zu solchen Summen hat es bislang nicht gegeben. Deshalb ist auch Markus Luther, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bonn, etwas ratlos. Wir haben bei der Frage Angemessenheit der Vergütung null. Wir haben nicht einen einzigen Fall, der uns helfen könnte. Professor Ulrich Preis, Direktor des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht an der Universität Köln, kann sich ebenfalls an keinen Fall erinnern, bei dem sich ein deutsches Gericht schon einmal mit solch hohen Vergütungen beschäftigt hat. Es geht in diesem Prozess überhaupt das erste Mal darum, Grenzen von Vergütungen von Vorstandsmitgliedern zu bestimmen. Grenzen, die bislang eigentlich nie eine Rolle spielten, jedenfalls nicht nach oben. Auch Thomas Rönnau, Professor für Wirtschaftsstrafrecht an der Bucerius Law School Hamburg, findet den Mannesmann-Prozess außerordentlich spannend, eben weil er so einzigartig ist. Wir hatten in der Vergangenheit schon eine Reihe größerer Wirtschaftsstrafverfahren, etwa Parteispendenaffäre in den 80ern oder den Strafprozess gegen den Bauunternehmer Schneider in den 90ern oder vor kurzem, also Anfang 2000, das Flotex-Verfahren. Aber ein Verfahren dieser Dimension, wo derart prominente Angeklagte vor Gericht stehen, haben wir bisher nach meiner Kenntnis noch nicht gehabt. Die Prozessbeteiligten. Josef Ackermann ist unter den 6 Angeklagten derjenige, der am meisten zu verlieren hat. Der Chef der Deutschen Bank sitzt seit Mitte Januar zweimal pro Woche in Saal L111 und hört zu. Meistens aber verbringt er seine Prozesstage mit Lektüre. Für den Schweizer ist die Anklage eine Ungeheuerlichkeit. Alle berühmten Politiker dieses Landes haben mir gesagt, das ist wirklich schlimm und lassen Sie sich ja nicht beeindrucken. Mit breitem Lächeln und Victory-Zeichen ging Ackermann am ersten Verhandlungstag auf seine Mitangeklagten zu. Ein medialer Paukenschlag, der daneben ging. Das ist vulgär und provozierend, lautete die Quittung in der veröffentlichten Meinung. Klaus Esser sucht die Rehabilitation in diesem Verfahren. Die Bildschlagzeile 60 Millionen und Tschüss von vor 4 Jahren will er nicht auf sich sitzen lassen. Für mich ist es eine schreckliche Geschichte, dass eine Staatsanwaltschaft, die mit einem falschen Vorwurf versehentlich gestartet war, sich einfach bei uns daran festhalten kann zu sagen, wir haben uns in jemanden verbissen. Der letzte eigenständige Mannesmann-Chef wollte von Anfang an, im Gegensatz zu Josef Ackermann, den langen Prozess. Entsprechend detailgenau berichtete er dem Gericht über den Ablauf der spannenden Übernahmeschlacht 1999-2000, 5,5 Stunden lang. Ganz anders Klaus Zwickel. Die Körpersprache des einst mächtigen ersten IG Metallers verrät gefasstes Beleidigtsein. Am Zustandekommen der Millionenabfindungen war er mit einer nicht ganz eindeutigen Enthaltung beteiligt, was ihn aber seinerzeit nicht daran gehindert hatte, kurz darauf eine im Ausdruck empörte Pressemitteilung der IG Metall über die goldenen Handschläge verbreiten zu lassen. Letzteres hatte er schon zu Prozessbeginn als Fehler eingeräumt. Dennoch, er sieht sich als Opfer. Geht offensichtlich gar nicht mehr um die als Skandal empfundene Höhe der Bonuszahlungen, sondern offensichtlich um die Befriedigung eines Jagdfiebers einiger ganz offensichtlich selbsternannter Moralisten. Dietmar Droste, bei Mannesmann zuständig für Vertragswesen des Führungspersonals und der Arbeitnehmervertreter im Betriebsrat Jürgen Lattberg, sind nur Nebendarsteller dieses Prozesses. Joachim Funk, Essers Vorgänger, gilt als Erfinder der Einmalpensionen, die an zahlreiche Spitzenmanager Mannesmanns vor dem Übergang an Vodafone überwiesen worden waren. Er ist auch derjenige, der bei seiner eigenen Abfindung den Finger gehoben hatte. Aus der Riege der insgesamt 12 Verteidiger ragen Eberhard Kempf und Sven Thomas deutlich heraus. Letzterer verteidigt Klaus Esser sowohl stimmlich als auch in der Rhetorik mitunter etwas prätentiös. Eberhard Kempf hingegen brilliert als sprachlicher Feinschmecker, der mit ruhiger Stimme und gedrosseltem schwäbischen Akzent die Sache seines Klienten Josef Ackermann vertritt. Befürchtungen, die in Wirtschaftsstrafsachen unerfahrene Richterin Brigitte Koppenhöfer sei dem Staraufgebot der Verteidiger nicht gewachsen, verstummten schon am Ende des ersten Verhandlungstages. Ruhig und souverän hält sie die Zügel seit nunmehr 33 Verhandlungstagen in den Händen. Ganz anders das Erscheinungsbild der Staatsanwaltschaft. Johannes Puls und seine Kollegen haben bislang den Vorwurf der Untreue nicht erhärten können. Oft scheinen sie sich zu verzetteln, allein schon die Präsentation wirkt unglücklich. Die Anklage. Es geht um den Vorwurf der schweren Untreue, die mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Unbestritten ist, dass Ex-Mannesmann-Chef Klaus Esser, 4 weitere Vorstände sowie der ehemalige Aufsichtsratschef Joachim Funk sogenannte Anerkennungsprämien in Höhe von 24,5 Millionen Euro kassiert haben. Klaus Esser hatte neben einer Abfindung in Höhe von 15 Millionen Euro eine Prämie in Höhe von 16 Millionen Euro bekommen. Außerdem wurden pensionierte Vorstandsmitglieder sowie deren Hinterbliebene mit 32,5 Millionen Euro abgefunden. Bernd Schünemann, Professor für Strafrecht an der Universität München, fasst zusammen, was die Staatsanwälte den Angeklagten vorwerfen. Es geht um das Thema, dass die Angeklagten in dem Moment, als es sich abzeichnete, dass Mannesmann von Vodafone geschluckt wird, wenn ich das mal so volkstümlich ausdrücken darf, dass sie da einfach noch das Geld zum Fenster rausgeworfen haben, um den alten Managern den Abgang zu vergolden, ohne dass dafür ein im Interesse von Mannesmann liegender Grund vorhanden war. Klaus Esser und der ehemalige Personalvorstand von Mannesmann, Dietmar Droste, sollen die angeklagten Aufsichtsräte unterstützt und Beihilfe zur schweren Untreue begangen haben. Ins Rollen gebracht hatte den Prozess der Wirtschaftsanwalt Professor Marc Binz aus Stuttgart. Er hatte bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft Strafanzeige gestellt. Soweit wir die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kennen, ist es wohl so gewesen, dass Beschlüsse rückwirkend verfälscht wurden. Man hat rückwirkend Unterschriften eingefügt. Und wenn all dies stimmt, dann ist es wohl in der Tat so, dass kein ordnungsgemäß zustande gekommener Aufsichtsratsbeschluss vorliegt. Besonders pikant ist der Fall des ehemaligen Mannesmann-Aufsichtsratschef Joachim Funk. Auch Funk wollte eine Anerkennungsprämie von 4,5 Millionen Euro haben und stimmte über seine eigene Prämie mit ab. Ein Rechtsverstoß, wie er deutlicher nicht sein könnte, meint der Arbeitsrechtler Ulrich Preis. Dass man hier übersehen hat, dass derjenige, der den Aufsichtsratsvorsitz hat, sich nicht selbst eine Prämie beschließen kann, ist natürlich schon ein dickes Ding. Mannesmann-Aufsichtsratschef Funk bekam später, nach einem neuen Beschluss, eine Prämie von 3 Millionen Euro. Diesmal, so die offizielle Begründung, für seine Verdienste als ehemaliger Vorstandsvorsitzender. Der Prozessverlauf. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, scheute Richterin Brigitte Koppenhöfer keine Mühen. Weil Canning Fok, der chinesische Topmanager mit britischem Pass, als Zeuge nicht nach Düsseldorf kommen wollte, kam das Gericht zu ihm nach Hongkong, zumindest technisch. Per Video-Live-Schaltung wurde der Geschäftsführer von Hutchison Whampoa vernommen. Der chinesische Konzern hatte einen Anteil an Mannesmann von 10%. Die Kurssteigerungen des Düsseldorfer Mobilfunkers beobachtete Fok in den entscheidenden Tagen mit Freude. Er war es, der die Anerkennungsprämie für Esser ins Spiel brachte. 10 Millionen britische Pfund seien für Essers unglaublichen Kampf das Mindeste gewesen, sagte Fok wörtlich in die Übertragungskamera im deutschen Generalkonsulat in Hongkong. Das Gericht interessierte die Frage, war die Prämie an Esser ein Anreiz zur Kapitulation? Immerhin hatte die Mannesmann-Aktie bis dahin eine Wertsteigerung erreicht, die dem chinesischen Teilhaber schließlich einen Gewinn von rund 8 Milliarden Euro bescheren sollte. Doch Fok stärkte Esser den Rücken. Die entscheidende Zeitschiene spannte sich vom 31. Januar bis 4. Februar 2000. Am letzten Januartag schlug sich der französische Mobilfunker Vivendi auf die britische Seite zu Vodafone. Damit waren, so Canning Fok, die Würfel gegen Mannesmann gefallen. Klaus Esser hatte monatelang um die Franzosen geworben. Mit ihnen zusammen wäre Vodafone machtlos gegenüber den Düsseldorfern gewesen. 2 Tage später, am 2. Februar, brachte Fok das Thema Anerkennungsprämien auf die Tagesordnung. Nach der faktischen Niederlage also, so Fok. Auch die Vernehmung des prominentesten Zeugen Sir Christopher Gent, des früheren Vodafone-Chefs, entlastete Klaus Esser. Schon zuvor zeigte sich Esser optimistisch. Es besteht meinerseits professionelle Hochachtung. Ich bin mir sicher, dass Herr Gent die Wahrheit sagt. Und das reicht dann zur Entlastung. Die Übernahme sei letztlich vom Markt bestimmt worden, resümierte Gent, und Esser habe durch seinen langen Widerstand den Aktionären einen immensen Reichtum beschert. Nie habe man über Prämien vor dem tatsächlichen Ende der Übernahme gesprochen. Zuvor hatten mehrere Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG ausgesagt. Zum Teil schwere Verletzungen des Aktienrechts seien begangen worden, so der Tenor der Zeugen der Anklage. Als die 14. Wirtschaftsstrafkammer für den 31. März alle Verfahrensbeteiligten zu einem sogenannten Rechtsgespräch hinter verschlossene Türen zusammenrief, neigte sich die Entwicklung des Prozesses schon erkennbar zugunsten der Angeklagten. Das Ergebnis der juristischen Zwischenbilanz war hingegen noch weit niederschmetternder für die Anklagevertreter. Strafrechtlich relevante Tatbestände wie Untreue, so wie in der Klageschrift den Angeklagten vorgehalten, konnten bis dahin nicht erhärtet werden. Lediglich das deutsche Aktienrecht sei verletzt worden, begründete Brigitte Koppenhöfer das Gerichtsfazit vor knapp 3 Monaten. Nur Joachim Funk wurden gravierende Pflichtverletzungen attestiert. Aufs Ganze gesehen steuerten die Angeklagten ab diesem Datum auf Freisprüche zu. Klaus Esser war zufrieden. Ja, selbstverständlich, ich bin zufrieden. Das Vertrauen, das ich gehabt habe, ich nehme an, auch die anderen Angeklagten gehabt haben, dass wir vor Gericht eine faire Behandlung unseres Falles erreichen würden, hat sich bestätigt. Für die Anklage ein Schock. Mit neuen Beweisanträgen versuchten die Staatsanwälte dennoch, ihre Untreue-Theorie zu untermauern. Doch das Gericht wies die Mehrzahl der Anträge Anfang Mai ab. Eine Vorentscheidung war gefallen, Gerichtssprecher Ulrich Thole. Wenn Beweisanträge abgelehnt werden von der Kammer, ist daraus immer ein gewisses Indiz darin zu sehen, wo wir uns im Moment befinden. Und wir haben heute gehört, dass ein großer Teil der Beweisanträge abgelehnt worden ist, sodass also daraus der Rückschluss gezogen werden kann, dass die Meinungsbildung der Kammer in vielen Punkten abgeschlossen ist. Das Klima zwischen der Anklage und den Anwälten Essers und Ackermanns war schon vorher auf einem Tiefpunkt angelangt. Staatsanwalt Dirk Negenborn hatte Josef Ackermann vorgeworfen, bei der Hauptversammlung der Mannesmänner im Juni 2000 die Aktionäre über die Finanzierung der Millionensumme an die Führungsriege belogen zu haben. Gezahlt wurde letztlich aus der Mannesmann-Kasse. So deutlich soll das Ackermann damals nicht gesagt haben. Ackermanns Anwalt Kempf reagierte überraschend. Beim zuständigen nordrhein-westfälischen Justizminister legte er Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Staatsanwälte ein. Wir haben es für richtig gehalten, dass wir Dienstaufsichtsbeschwerde führen, weil die Staatsanwälte erkennbar an den Gegenständen dieses Verfahrens vorbei nur noch auf die Person abzielen. Noch einmal versuchten Puls, Negenborn und Schröter ihren Vorwurf zu untermauern, doch ihre Nachrecherche hatte nichts Stichhaltiges gegen Ackermann ergeben. Der Vorwurf, der deutsche Bankchef habe gelogen, wurde zurückgezogen. Die Verteidigung jubilierte. Das ist eine komplette Niederlage der Staatsanwaltschaft. Die Untreue, das Aktienrecht und der unvermeidbare Verbotsirrtum. Die Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf muss zunächst die Frage klären, ob die Angeklagten gegen das Aktienrecht verstoßen haben. Die Meinungen der Rechtswissenschaftler gehen dabei weit auseinander. Das beginnt schon bei der Frage, ob es zulässig ist, einem Spitzenmanager nachträglich eine Millionenprämie zu zahlen, wenn klar ist, dass er sein Amt abgeben muss. Markus Luther, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bonn, hält nachträgliche Vergütungen wie im Falle Mannesmann für rechtswidrig. Der Aufsichtsrat ist nicht berechtigt, Geschenke zu verteilen. Zahlungen aus der Gesellschaftskasse müssen im Interesse der Gesellschaft liegen. Wenn ich also einen Vorstand habe und den ich weiterhin behalten will, dann will ich den vielleicht motivieren, dass er besser arbeitet. Hier hat die Gesellschaft aufgehört, praktisch zu existieren. Ein Interesse, nachträglich etwas zu zahlen, ist überhaupt nicht erkennbar. Rechtsanwalt Eberhard Kempf, der Verteidiger von Josef Ackermann, hatte dem Gericht ein Gutachten des Kölner Arbeitsrechtlers Ulrich Preis vorgelegt. Danach sind nachträgliche Zahlungen zulässig. Professor Preis verweist auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Die Rechtsprechung sagt, es ist uns auch völlig gleichgültig, welchen Zweck der Arbeitgeber setzt mit diesen Zahlungen. Er kann Vergangenes vergüten. Er kann die Betriebstreue vergüten, er kann eine Anreizfunktion setzen. Dass solche freiwilligen Zahlungen keine Schenkungen im Rechtssinne sind, ist eigentlich ziemlich klar. Entlastet werden die Angeklagten auch durch zwei Rechtsgutachten des Aktienrechtlers Theodor Baums, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Frankfurt, die der Vodafone-Konzern in Auftrag gegeben hat. Er verweist auf die besondere Leistung von Ex-Mannesmann-Chef Klaus Esser. Was Esser erreicht hat, das ist erstens, dass es überhaupt zu einem Angebot, zu einem attraktiven Angebot für die Aktionäre gekommen ist. Und er hat natürlich eben noch eine Aktienkurssteigerung von 128% erreicht. Und das bedeutet eben letzten Endes in die Tasche der Aktionäre einen Milliardensegen. Michael Adams, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg, widerspricht seinem Kollegen Baums. Es ist ein leichtes, den Aktienkurs einer Gesellschaft zu steigern, wenn eine fremde Gesellschaft diese Aktien kaufen will. Dann steigen immer die Preise steil. Das kann jeder Orang-Utan leisten. Das hat nichts mit irgendeiner wirtschaftlichen Leistung zu tun. Rechtsprofessor Theodor Baums ist dennoch der Meinung, dass die Prämien zulässig und angemessen waren. In den USA, so Baums, würden noch weitaus höhere Summen bezahlt. Die Realität bedeutet, dass wir uns auf einem Managermarkt bewegen. Sodass man also gucken muss, was wird also in vergleichbaren Situationen gezahlt auf dem Markt. Rechtsprofessor Michael Adams hält einen Vergleich mit Spitzengehältern und Abfindungen in den USA für unzulässig. Das ist die American Disease, das heißt die amerikanische Krankheit. Wir haben es in den USA mit einer Lage zu tun, dass die Vorstände teilweise routinemäßig in der Woche $500,000 verdienen. Ich kann nicht meinen eigenen Diebstahl damit rechtfertigen, dass ich auf eine Räuberbande woanders hinweise. Die Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf hatte während des Rechtsgesprächs mit den Prozessbeteiligten folgende Rechtsmeinung durchblicken lassen. Alle Zahlungen verstießen gegen das Aktienrecht, dennoch hätten sich die Angeklagten nicht strafbar gemacht. Bei den Pensionsabfindungen fehle es am erforderlichen Vorsatz. Hinsichtlich der Prämie an Klaus Esser stützt sich die Strafkammer auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Der BGH hatte vor 3,5 Jahren den früheren baden-württembergischen Umweltminister Hermann Schaufler wegen Untreue verurteilt. Schaufler hatte in seiner Eigenschaft als Aufsichtsrat eines Unternehmens, dem Fußballclub SSV Reutlingen, eine hohe Spende zugeschanzt. Der BGH hatte damals entschieden, eine Bestrafung wegen Untreue setze eine gravierende Pflichtverletzung voraus. Diese Schwelle, so das Düsseldorfer Landgericht, sei bei der Prämie an Klaus Esser nicht überschritten worden. Nach Ansicht von Bernd Schünemann, Strafrechtsprofessor an der Universität München, kann man den Spendenfall aber nicht auf den Fall Mannesmann übertragen. Er hält das BGH-Urteil sogar für ein Fehlurteil, weil es zu einer Art Klassenjustiz führe. Wir haben tausende von Urteilen seit vielen Jahrzehnten, wo nie eine gravierende Pflichtverletzung verlangt wurde. Sozusagen der einfache Mensch, der wird immer schon bestraft, wenn er seine Pflichten verletzt. Aber als Vorstandsvorsitzender muss ich die Pflichten gravierend verletzen. Ich halte das weder für in sich logisch haltbar, noch für kriminalpolitisch, rechtspolitisch vertretbar, dass man hier noch einen zusätzlichen Sicherheitsgürtel einzieht, bevor ein Manager sich strafbar machen kann. Bei der Prämienzahlung an den ehemaligen Aufsichtsratschef Joachim Funk, so die Strafkammer, seien die Angeklagten einem unvermeidbaren Verbotsirrtum erlegen, weil die Angeklagten bei einem Rechtsanwalt ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben hätten, das ihnen Unbedenklichkeit bescheinigte. Strafrechtsprofessor Thomas Rönnau von der Bucerius Law School Hamburg verweist auf die strengen Anforderungen, die der Bundesgerichtshof an solche Rechtsgutachten stellt. Der Bundesgerichtshof hat ausdrücklich gesagt, Auskünfte, die erkennbar vordergründig und mangelhaft sind oder nach dem Willen des Anfragenden lediglich eine Feigenblattfunktion erfüllen sollen, können dem Täter nicht entlasten. Professor Bernd Schünemann sieht Anzeichen dafür, dass es sich um ein solches Gefälligkeitsgutachten gehandelt hat. Sie müssen auch bedenken, die Rechtsprechung ist an sich da sehr streng, aus einem Grund der Gleichbehandlung im Strafrecht. Der einfache Bürger hat ja kein Geld, sich beliebige Rechtsanwälte zu engagieren. Und deshalb, wer das Geld hat, der muss dann aber auch wirklich auf erstklassige Gutachten Wert legen und er darf sich nicht einen Persilschein einkaufen. Das wird und das muss geprüft werden. Prüfen wird das aller Voraussicht nach der Bundesgerichtshof. Denn die Staatsanwälte haben bereits angekündigt, dass sie im Falle einer Niederlage Revision einlegen werden. Das war Hintergrundpolitik. Heute der Fall Mannesmann oder Zusatzrenten für Vorstandswitwen. Was ist Untreue in der Wirtschaft? Eine Sendung von Klaus Hempel und Volker Wagner. Redaktion Sandra Pfister. Morgen im Hintergrund Politik. Big Brother ist wieder da. Warum der Staat seine Bürger ausspäht. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare. Deutschlandfunk. Uhr die Nachrichten. Die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Birtler hat das Urteil des Leipziger Bundesverfassungsgerichts zu den Stasi-Akten über Altbundeskanzler Kohl kritisiert. Frau Birtler sagte in Leipzig, durch den Richterspruch werde die Aktenherausgabe erheblich eingeschränkt. Ungerecht sei die Ungleichbehandlung von Forschern und Journalisten. Das Bundesgericht hatte zuvor entschieden, dass Kohls Stasi-Akten weitgehend unter Verschluss bleiben. Dem Urteil zufolge dürfen alle Informationen, die durch Abhörmaßnahmen in geschlossenen Räumen gewonnen worden seien, grundsätzlich nicht weitergegeben werden. Personenbezogene Informationen sollen nur zu Forschungszwecken herausgegeben werden. Journalisten benötigen nach Entscheidung der Richter zur Akteneinsicht die Einwilligung Kohls. Die Opposition hat den vom Kabinett beschlossenen Haushaltsentwurf für 2005 kritisiert. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Merz sagte, der Etat werde keinen Bestand haben.